Oden, zweites Buch, 1-5. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, zweites Buch, 1-5. 1. Anse Asinius Pollio. Den Bürgeraufstand seit des Metellus Jahr, des Krieges Ursprung, Fehler und Wendungen, Fortunas falsches Spiel und schrecklich endenden Fürstenverein und Waffen, unausgesühntes Blutes noch fleckenreich, ein Werk von mißfalltragender Würfel voll, behandelst du, auf Feuer gehend, welches mit trüglicher Asch umhüllt ist. Lass kurz die Muse strenger Tragödie abgehn vom Schauplatz. Bald, wann des Reichs Geschäft du ausgeführt, tritt herrlich wieder auf dem zekropischen Fest Coturnus. Du, edle Schutzwehr, banger Beschuldigter und Rat der weisen Kurie, Pollio, dem ewig Ehr und Preis der Lorbeer bracht im Triumph des Dalmatensieges. Schon jetzo tönt dein drohendes Horngetön dem Ohre, schon auch schmettert der Zinken Hall, schon blendet Waffenglanz die scheuen Rosse zurück und der Reiter Antlitz. Zu hören glaub ich schon die erhabenen Feldherrn von nicht unrühmlichem Staub entstellt und rings der Erdumkreis gebändigt, außer dem trotzigen Sinn des Cato. Der Juno Zorn und wer der Olympier huldreich den Afron aus ungerechtem Land ohnmächtig abzog, gab der Sieger Enkel zum Opfer dem Staub Jugurthas. Wo nicht bezeuget, fett von Latinerblut, das Feld mit Gräbern, Schlachten der Missetat. Wo nicht vom Meder selbst gehörten Sturz, da Hesperia kracht in Trümmer. Sind Strudel, sind wo Ströme des Jammerkriegs unkundig? Welches Meer von der daunischen Ermordung unentfärbet? Welche Küste, die unseres Bluts ermangelt? Doch nicht zu dreist mir, Muse, vom Scherz verirrt, erneue wieder zeischen Klageton. Hier, wo Dionas Grotte kühlet, suche mir leichteren Schwung des Liedes. 2. An Sallustius Crispus. Weder Farb hat Silber noch Glanz, das geizig uns die Erd einhüllt. O, du Feind des Reichtums, wenn es nicht Sallustius Crispus blank wird weisem Gebrauche. Fernen Zeitraum lebt Proculeius Name, wohlbekannt durch väterlich Tun an Brüdern. Ihn erhebt auf stets ungelöstem Fittig fama zur nachwelt. Größer ist dein reich, wenn du gier des geistes bändigst, als ob libya du der fernen gadesflur anreitest und beide pöner dienten dir einem. Gräßlich schwillt sich pflegend die Wassersucht auf. Nie entweicht ihr Durst, wo der Krankheit Urstoff nicht dem Blut ausgor und gebleichter Glieder flüssige Schlaffheit. Cyrus Thron nahm wieder und herrscht Praates. Doch dem Volk mißhellig enthebt die Tugend ihn der Zahl glückseliger und des Pöbels falsche Benahmung straft sie ernst. Herrschaft, Diadem und Obmacht dem allein zusichernd und steten Lorbeer, der auf Goldanhäufung mit ungereiztem Auge hinabblickt. 3. An Delius. Erhalte sorgsam, waltet die böse Zeit, dein Herz in Gleichmut, doch in der guten auch von ungezähmtem Wonnetaumel Delius rein. O, du Raub des Todes, ob du in Kummer jegliche Frist gelebt, ob feiertäglich auf der geheimen Au zurückgelehnt du dich beseligt mit dem verwahrteren Krug Falernos, wo helle Pappel luftiger Pinie gesellt, das froh einladende Laubgewölb ausbreitet und durch krumme Windung ängstlich der Quell wie im Flug herabbebt. Hier Wein und Salben und der zu bald verwelkt des Rosenhaines blühenden Schmuck gereicht. Nun Wohl und Alter und der Schicksalsgöttinnen dunkles Gewirk es gönnet. Du räumst den Ankauf waldiger Berg und Haus und Hof, den gelblich netzet der Tiberis. Du räumst, und was an stolzem Reichtum hoch du gehäuft, das gewinnt dein Erbe. Sei reich, dem alten Inachus-Stamm entsproßt kein Unterschied. Sei arm und ein Niedriger des Volks, gedeckt vom blauen Himmel, Opfer entrafft ohn Erbarmen Orkus. All eine Straße müssen wir, allen rauscht die Urn in Umschwung. Früher und später fällt das Los des Schicksals uns zum ewig währenden Bann in den Kahn zu setzen. 4. An Xanthias aus Phokis. Sei der Dienstmagd Liebe dir nicht Beschämung, Xanthias aus Phokis. Sogar den hohen Peleus-Sohn zwang, weißer denn Schnee, des Brises dienende Tochter. Auch den Ajax, Telamons Sohn, bezwang ja durch Gestalt Tegmessa, die Kriegsgefangne. Atreus Sohn auch brand im Triumph um Trojas frönende Jungfrau. als im staub durch thessaler kraft gebändigt lag der feinde schwarm und der fall des hektor leicht bezwingbar nun den erschöpften graiern pergamos darbot. Weißt du denn, wie edel und hoch als Eidam dich das Stammhaus ehre der blonden Phyllis? Königs Ahnherrn trauert sie gewiss und allzu harte Penaten. Nimmermehr, dass solche für dich aus argem Pöbelblut aufwuchs, die so treu dich liebet, so von Habsucht fern. O, wie konnt ein schlechter Leib sie gebären? Angesicht und ründliche Arm und Füßlein lob ich sehnsuchtslos. Du betracht ohn Argwohn ihn, dem achtmal schon in des Lebens Umschwung rollte das Lustrum. 5. An den Liebhaber der jungen Lalage. Noch nicht gebändigt kann sie das Joch am Hals ertragen, noch nicht teilen des Mitgespanns kraftvollen Zug und nicht den Ansturz dulden des mächtigen Stiers in Wollust. Auf grüne Felder richtet den Jugendsinn die starke dir, die jetzo im Bach die Glut des Tages abkühlt, jetzt durch feuchtes Weidengebüsch in dem Spiel mit Kälbern herzhaft voranhüpft. Zähme die Lüsterneid des grünen Heerlings, bald die gebläueten Weintrauben dir umher verdunkelnd, färbet der Herbst in gesprengtem Purpur. Bald wird sie folgsam, denn es entflieht die Zeit voll Trotzes. Und was dir sie an Jahren raubt, erteilt sie ihr. Bald, dreister Stirne, suchet sich Lalage selbst den Gatten, geliebt wie Chloris nimmer und Pholoe die Wild. Und glänzend weiß um die Schulter so, wie Luna silberrein im Nachtmeer strahlt, und der Gnidierknabe Gyges, der, eingeschaltet fröhlichen Mädchenrein, gar sehr den Scharfsinn täuschte der Fremdlinge, kaum unterscheidbar durch des Haares flatternde Füll und das Zwitterantlitz. Ende von Oden, zweites Buch, 1-5.